Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So look, after Paul is telling them very clearly that this jealousy and comparing themselves is spiritual immaturity. Nachdem Paulus ihnen also ganz klar erklärt hat, dass Eifersucht und sich vergleichen geistliche Unreife ist. He's showing them another sign of spiritual immaturity. Zeigt er ihnen ein weiteres Zeichen geistlicher Unreife. Do you quarrel like children and end up taking sides? Streitet ihr euch wie Kinder und ergreift am Ende Partei? Ah, Christians don't do that. Ach, Christen tun so etwas nicht. If you would only know in how many leaders meetings I've sat where I had to stop quarrels. Wenn du nur wüsstest, in wie vielen Leitertreffen ich schon gesessen bin und Streitigkeiten unterbinden musste. I mean, yes, Christians do that. Ja, Christen streiten. Because Christians, unfortunately, many times are spiritually immature. Denn Christen sind leider oft geistlich unreif. But look, und schau. Paul is saying another thing. He's not just saying like quarreling, like kids quarrel. Paulus sagt noch etwas anderes. Er sagt nicht nur, ihr streitet wie Kinder. He's saying and end up taking sides. Er sagt auch und ergreift am Ende Partei. Now, if we could only understand, wenn wir nur verstehen würden, that the very moment we take sides. We are spiritually immature like little babies. Dass wir in dem Moment, in dem wir Partei ergreifen, geistlich so unreif wie kleine Babys sind. So, that's a very serious thing. Das ist eine ernsthafte Sache. Let me tell you an incredible story. Ich erzähle dir eine unglaubliche Geschichte. That's a true story that happened years ago. Es ist eine wahre Geschichte, die sich vor Jahren ereignet hat. Right after I finished my Bible school in 1983. Gleich nachdem ich 1983 meine Bibelschule beendet hatte. I immediately went to a very prominent and very good church. Ging ich zu einer sehr bekannten und sehr guten Gemeinde. And I was asked to start a youth ministry there. Man bat mich, dort einen Jugenddienst aufzubauen. And the church was very well-known church and was really recognized. Diese Gemeinde war eine sehr bekannte und angesehene Gemeinde. And there were 5 pastors and full-time staff. I was one of them. Es gab dort 5 Pastoren und hauptamtliche Mitarbeiter. Ich war einer von ihnen. But the amazing thing that kind of impressed all of the people that knew their church. Was aber alle, die die Gemeinde kannten, beeindruckte. Was the 2 main pastors. Waren die beiden Hauptpastoren. I mean, their family were best friends. Ihre Familien waren die besten Freunde. They seemed to work in absolute perfect unity. Sie schienen in absoluter Einigkeit zu arbeiten. People were surprised how powerful, you know, their unity is. Die Leute waren überrascht, wie stark ihre Einigkeit war. And I loved both of them. I was really very close to both of them. Ich liebte sie beide. Ich stand ihnen wirklich sehr nahe. And here's what happened. Dann geschah Folgendes. I went back to Austria, got married, started my own work. Ich kehrte nach Österreich zurück, heiratete, begann meine eigene Arbeit. And then I suddenly got news that these 2 pastors started to fight. Dann erhielt ich plötzlich die Nachricht, dass die beiden Pastoren sich zerstritten. Actually, the news I got after the Lord showed it to me. Eigentlich habe ich die Nachricht bekommen, nachdem es der Herr mir gezeigt hatte. And immediately, the first thing, without hesitating, this is what I immediately did. Ohne lange zu zögern, habe ich sofort gehandelt. I wrote a letter to both of them. Ich schrieb einen Brief an beide Pastoren. And I said to them. Ich schrieb ihnen. I said, guys. Ich schrieb, Jungs. I want you to understand. Ich möchte, dass ihr versteht. That I will be friends with both of you. Dass ich mit euch beiden befreundet sein will. And I will not accept that I will take sides. Ich werde nicht akzeptieren, dass ich Partei ergreife. And you know what was amazing? Und weißt du, was bemerkenswert war? The amazing thing was that all the people that I knew. Das Erstaunliche war, dass von allen Leuten, die ich kannte, I was the only one who was able to do that. Ich der Einzige war, der das geäußert hat. In the end, the church split. Am Ende spaltete sich die Gemeinde. It was a very sad story. Es war eine sehr traurige Geschichte. For a long time, these 2 main leaders didn't even talk to each other. Lange Zeit redeten die beiden Hauptleiter nicht einmal miteinander. And I refused to take sides. Und ich weigerte mich, Partei zu ergreifen. I remained close friends with both of these men of God. Ich blieb mit diesen beiden Männern Gottes eng befreundet. And I never allowed myself to be pushed into any bad situation where I had to take sides. Und habe mich nie in eine schlechte Situation drängen lassen, in der ich Partei ergreifen musste. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because if the Bible says when we take sides, we are spiritually immature. Wenn die Bibel sagt, dass wir geistlich unreif sind, wenn wir Partei ergreifen, do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? Paul said that he could not tell them and give them the advanced teachings. Paulus sagte, dass er ihnen die fortgeschrittenen Lehren nicht vermitteln konnte. So that means God has incredible, amazing messages for you that you can't receive because you're spiritually immature. Das heißt also, dass Gott unglaubliche, erstaunliche Botschaften für dich hat, die du nicht empfangen kannst, wenn du geistlich unreif bist. It would be so beautiful. Es wäre so schön. If we as Christians, wenn wir als Christen, could learn never to take sides of anybody, only be on the side of the Lord. Wenn wir als Christen lernen könnten, niemals für jemanden Partei zu ergreifen, sondern nur auf der Seite des Herrn zu stehen. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? We would be spiritually mature. Wir würden geistlich reif sein. But I can already hear some people say, that's not really possible because sometimes they make me take sides. Ich höre schon einige Leute sagen, ach, das geht doch gar nicht, weil sie mich manchmal dazu nötigen, Partei zu ergreifen. No. Nein. Nobody can ever make you take any sides. Niemand kann dich jemals dazu zwingen, Partei zu ergreifen. Now yes, I have been in a situation where if you refuse to take sides. Ja, ich war schon in solchen Situationen, in denen, wenn du dich weigerst, Partei zu ergreifen, that possibly one of those parties will not talk to you anymore. Möglicherweise eine der Parteien nicht mehr mit dir spricht. But this is not your problem, this is the problem of the other people. Aber das ist nicht mein Problem, sondern das Problem der anderen. I make a choice that I'm on the side of Jesus and where two people don't agree, that's not my problem. Ich treffe eine Entscheidung, dass ich auf der Seite von Jesus stehe. Und wenn zwei Menschen sich nicht einig sind, ist das nicht mein Problem. Can you imagine the church? Stell dir vor, eine Gemeinde ist sich nicht einig und beginnt sich zu spalten. So now the Lord Jesus says, let me see which side I'm gonna take. Und der Herr Jesus sagt, mal sehen, auf welche Seite ich mich schlagen werde. Wow, I really like your revelation. Wow, deine Offenbarung gefällt mir wirklich. Wow, that's quite amazing. Wow, das ist wirklich großartig. I think I'm gonna take your side because your revelation is really, really good. Ich denke, ich werde mich auf deine Seite schlagen, denn deine Offenbarung ist wirklich sehr gut. God will never, never do that. Gott wird das nie und nimmer tun. Neither should we do that. Und wir sollten das auch nicht tun. So let's become mature people. Lasst uns also zu reifen Menschen werden. That are not going to take sides. Die keine Partei ergreifen. See you tomorrow. Bis morgen.